Das waren der Spätabendrager Zinzotti mit dem Flötisten Pandit Vichai Ragafroy und der Raga County Kanada in einem Duett mit der Sitarmeisterin Samantha Manchumeta und dem Sarangi-Spieler Ustad Sultan Khan. Auf das dritte Modell, dem Pakavach Thala Vadya Modell, wollen wir in dieser Sendung nicht weiter eingehen. Auf Perkussionsinstrumenten werden rhythmische Muster abgebildet, der melodische Gehalt ist eher von untergeordneter Bedeutung und bautechnisch bedingt eingeschränkt. Auf den ersten Blick erscheint unser heutiger Gegenstand, die mikrotonalen Intervalle im Hindustani Sangit, antiquiert, eine Überlieferung aus den frühen Musikwissenschaften Indiens. Dem ist nicht so. Eine Vielzahl von nationalen Einrichtungen in Indien ist in einer wissenschaftlichen Herangehensweise mit der indischen Klassik befasst. Beispielsweise hat in Neu-Delhi die Sangit Natak Academy, National Academy of Music, Dance and Drama, Forschungsarbeiten zur Analyse der tonalen Qualität von Wiener und Flöte durchgeführt, mit Untersuchungen der musikalischen Skalen und mikrotonalen Variationen ausgewählter Ragas von Hindustani und Carnatic Sangit. In Indien hat man mit großem Respekt für die Traditionen der indischen Klassik dennoch keine Scheu davor, Computer mit Musik und indischer Klassik zu speisen. Besonders analoge Aufnahmen können in Bezug auf eine mikrotonale Betrachtung analysiert werden, Kompositionen auf ihre Genauigkeit untersucht und ältere Notationen aus dem 19. Jahrhundert dekodiert werden. In den computergestützten Musikwissenschaften werden durch Interpolationsverfahren Notensequenzen auf der Basis von Ragamodellen generiert. Es darf auch angenommen werden, dass die sehr junge indische Bevölkerung mit großer und zunehmender Neugierde Computertechnologien und Software synergetisch mit handgemachter Musik kombinieren wird. Zum Abschluss unserer Sendung soll der musikalische Nachwuchs die Gelegenheit haben, uns den Mittagsraga Sudasarang in einem außergewöhnlichen Duett zwei Instrumente aus dem Westen zu präsentieren. Die folgende Aufnahme stammt von einem Live-Konzert vom 21. September 2008 in Pune. Es spielen auf der Violine Swapna Dattar und auf dem Harmonium Upendra Sahasrapute, ein Schüler des legendären Harmoniummeisters Pandit Appasaheb Chalgaonkar. Auf der Tabla begleitet Amit Joshi. Thank you.